Blut läuft in deinen Tank. Blut aus Afghanistan. Blut läuft in deinen Tank. Blut aus dem Iran. Blut läuft in deinen Tank. Aus Saudi-Arabien. Blut läuft in deinen Tank. Doch ihr wollt trotzdem weiterfahren. Automobil, Statussymbol Nummer 1. Wie viel habt ihr schon verheizt? Was in Jahrmillionen entstand, in wenigen Sekunden verbrannt, nicht mehr lange. Dann sind die Vorräte erschöpft. Die ersten Leute wurden schon geköpft in dem Krieg um das schwarze Gold. Yeah, ah, ah. Blut läuft in deinen Tank. Blut aus Afghanistan. Blut läuft in deinen Tank. Blut aus dem Iran. Blut läuft in deinen Tank. Aus Saudi-Arabien. Blut läuft in deinen Tank. Doch du willst trotzdem weiterfahren. Und ihr wundert euch noch über die Terroristen, die ihr selbst geschaffen habt mit eurem Bloody-System. Wer Militärregime stützt im Nahen Osten, muss sich nicht wundern über hoffnungslose Extremisten. Yeah. Doch wir haben die Macht, wir müssen sie nur nutzen. Oh, oh, oh, das Volk hat die Macht, es muss sie nur nutzen. Oi, oi, oi, auch du hast die Macht, du musst sie nur nutzen. Wir haben die Macht, alles zu verändern. Doch Blut läuft in deinen Tank. Blut läuft in deinen Tank. Oh, Blut läuft in deinen Tank. Blut läuft in deinen Tank. Blut läuft in deinen Tank. Du weißt es. Blut läuft in deinen Tank. Du weißt es. Blut läuft in deinen Tank. Du willst es. Blut läuft in deinen Tank. Du tötest. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na, na, na, na. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, Blut läuft in deinen Tank. Blut läuft in deinen Tank. Blut läuft in deinen Tank. Blut läuft in, läuft in, läuft, läuft, läuft, läuft, läuft, läuft, läuft in deinen Tank. Oh, ratta, ratta, ratta, ratta, ratta. Oh, na, na, na, na. Ratta, ta, ta, ta, ta, ta. Oh, na, na, na, na. Ratta, ta, ta, ta, ta, ta. Oh, na, na, na, na. Ratta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,